Ein kleiner Song. Du hast einen Kopf zum Denken und ein Herz hast du auch. Doch darfst du nichts verschenken aus Liebe zu deinem Bauch. Dein Magen verlangt immer Speise und Essen kostet Geld. Es ist die uralte Weise, man hat nichts und vieles gefällt. Und hast du gute Beine, so setze dich in Marsch. Reizt dich die Welt zum Weinen, so zeige ihr den Arsch. Dann hast du noch zwei Augen, darfst blicken wie ein Schaf. Doch hinters Spiel mal schauen, verbot ein Paragraph. Dein Weib muss Kinder kriegen, das ist schon oft gesagt. Die Herren wollen siegen, doch du wirst nicht gefragt. Du hast eine Zunge zum Sprechen, zwei starke Hände sind dein. Hüte sie gut, wenn sie brechen, fehlt dir das Recht zu schreien.